bald weht der Wind über leeres Land. Oh, leichter weht Asche als Staub und Sand. Und die Nessel wächst hoch an geborstener Wand. Aber hör die Distel am Ackerrand. Es war ein Land, wo bliebst du Zeit? Da wogte der Roggen wie See so weit. Es war ein Land, wir liebten dies Land, aber Grauen sank drüber wie Dünensand. Sie erstarrten in Schnee, sie verglühten im Brand, sie verdarben elend in Feindes Hand. Sie liegen auf der Ostseegrund, Flut wäscht ihr Gebein in Bucht und Sund. Eisig liegt die See dem Haff entlang, dort wo die Wellen schlagen, einst ihr Karren stand. Unter Dünen begraben die Zeugen des Lands, die Wurzel morsch, der Spross verbannt. Es war ein Land, wir liebten dies Land, vom Orden zum Prussen, zum Kaiser ein Band. Nur die Asche so tief unter Schutt und Sand, Zeug vom Ort, an dem die Wiege des Vaters stand. In den Wäldern erschossen, in den Häusern verbrannt, aufgerieben in den Festungen im Hinterland. Gepeinigt, entrechtet, ihr Schaffen verbannt. Kalt weht der Wind durch das Land, singt das Lied von seinem Untergang. Lieblich klingt die Melodie, singt das Lied von seinem Untergang. Lieblich klingt die Melodie, singt das Lied von seinem Untergang. Unter den Wiesen zeugen Knochen vom großen Weltenbrand. In deinen Kellern tief geritzt in der Wand, halte aus Vaterland. Du gabst, du nahmst, doch dein Joch tut Tat. Das Herz vergisst nie, was es einst gehabt. Und jedoch lebten am Tag nach dem Sturm Herzlaub im Wind vergessener Generationen. In den Flüssen, auf den Weiden, in den Tiefen des Meeres weilt die Seele deines Volkes tot vergessen und leer. Vaterland, du weißt, wie einsam wir Toten sind. Vaterland, doch ich war einst deines Bodens Kind. Vaterland, deine Erben behandle sie gut. Deine Erde war gleich genug getränkt von deutschem Blut. Deine Erde war gleich genug getränkt von deutschem Blut. Sie verglühten im Brand, sie verdarben elend in Feindes Hand. Sie liegen auf der Ostseegrund, Flut wäscht ihr Gebein in Bucht und Sund. Sie erstarrten im Schnee, sie verglühten im Brand, sie verdarben elend in Feindes Hand. Sie liegen auf der Ostseegrund, Flut wäscht ihr Gebein in Bucht und Sund. Flut wäscht ihr Gebein in Bucht und Sund. Flut wäscht ihr Gebein in Bucht und Sund. Flut wäscht ihr Gebein in Bucht und Sund.